zu wenig Reserven. Die Bahn wurde kaputt gespart. Ein großer Teil der Probleme ist dabei hausgemacht. Und viele ließen sich lösen. Absurditäten wie die Pofalla-Wende könnten mit besserer Planung und mehr Reserven verhindert werden. Wenn die Bahn auf den Startbahnhöfen Reservezüge stehen hätte, könnten ausgefallene Zugteile ersetzt werden. Wären in den Umlauf der Züge am Endbahnhof jeder Strecke längere Pausen eingetaktet, könnten viele Verspätungen vermieden werden. Die gefürchtete Begründung, Zug verspätet bereitgestellt, könnte die Bahn durch bessere Planung und mehr Reserven vermeiden. Und stünden an neuralgischen Stellen genügend Ausweichstrecken zur Verfügung, würden Fahrgäste die meisten Umleitungen wegen Sperrungen gar nicht bemerken. Für eine ICE-Strecke bedeutete das allerdings, dass eine Ausweichtrasse im Vorfeld aufgerüstet werden muss für die Belastung durch einen Hochgeschwindigkeitszug. Sonst schleicht der ICE bestenfalls im RE-Tempo über eine Regionalbahnschiene. Ersatzzüge, Ausweichstrecken, ausreichend Personal und effiziente Taktung. Die Ressourcen der Bahn sind doch deshalb so mangelhaft, weil PolitikerInnen und ManagerInnen vor vielen Jahren viele Weichen falsch gestellt haben. Um den frustrierenden Zustand des Unternehmens Deutsche Bahn heute zu verstehen, müssen wir in die 1990er Jahre zurückblicken. Durch die Wiedervereinigung gab es in Deutschland zwei Eisenbahnbehörden. In den alten Bundesländern die defizitäre Deutsche Bundesbahn, auf dem Gebiet der ehemaligen DDR die Reichsbahn, die immer noch so hieß wie vor dem Zweiten Weltkrieg und deren Züge auf maroder Infrastruktur durch die damals sehr neuen Bundesländer rumpelten. In jenen Jahren häufte die Bahn Schulden von 66 Milliarden Mark an. Auch wenn viele hinterfragen, ob die Bahn überhaupt Gewinne einfahren muss und anmerken, dass sich die Gesellschaft ein funktionierendes Bahnsystem schlicht etwas kosten lassen sollte, die Bundesregierung wollte die Reißleine ziehen. Die Verschuldung sollte gestoppt werden, eine Reform sollte her. Im ersten Teil der Bahnreform verschmolzen beide Bahnbehörden 1994 zur Deutsche Bahn AG, einer privatrechtlichen Aktiengesellschaft, deren alleiniger Eigentümer bis heute der Bund ist. Es war die Hochzeit des Neoliberalismus. Viele dachten damals, alles werde gut, wenn der Staat Aufgaben nur privatisiere und den Kräften des Marktes freien Lauf lasse. Später kam ein weiteres Motiv hinzu. Die Bahn sollte so bald wie möglich an die Börse. Der Bund wollte seine Anteile verkaufen. Großinvestoren sollten einsteigen und das Unternehmen sanieren, getrieben vom Wunsch, mit der Privatbahn Gewinne einzufahren. Ende 1999 nimmt ein Mann als Vorstandsvorsitzender im Chefsessel Platz, für den Bahnchef bald zum inoffiziellen Vornamen werden sollte, Hartmut Medorn. Der kantige Manager soll das Unternehmen so auf Effizienz trimmen, dass der Bahnbetrieb so wenig wie möglich kostet und dabei so viel Gewinn wie möglich abwirft. Denn nur dann, dachten führende Politiker, würden Investoren einsteigen und viel Geld für die staatlichen Bahnanteile zahlen. Was das für die Fahrgäste der Bahn oder für Unternehmen bedeutet, die mit der Bahn ihre Güter transportieren lassen wollen, war bestenfalls zweitrangig. Und was sind auf den ersten Blick die größten Feinde hoher Renditen? Dinge, die viel Geld kosten und wenig Geld einbringen. Also weg mit wenig befahrenen Bahnstrecken, wenig genutzten Bahnhöfen, selten benötigten Ausweichstrecken, Nebengleisen, Reservewaggons. Weg mit etlichen MitarbeiterInnen. Vor allem im Osten dünnt die Bahn Fahrpläne aus, koppelt Bahnhöfe ab und legt Strecken still. Im Westen ist das Netz sogar schon seit den 1950er Jahren immer weiter zurückgebaut worden. Selbst auf regelmäßig befahrenen Teilstrecken gibt die Bahn Ausweichgleise auf, baut zum Überholen dringend benötigte Weichen ab, mottet Notfallzüge ein. Denn solch teure Puffer verhageln nur die Bilanz, so der Zeitgeist der Medornjahre, der von den jeweiligen Bundesregierungen und damit vom Eigentümer der Bahn mitgetragen wurde. Im Ergebnis wurde das zentrale öffentliche Reisemittel auf Verschleiß und so direkt gegen die Wand gefahren. In der Hitze der Profitgier wurde verdrängt, dass eine Bahn Menschen und Zeug von hier nach da bringen soll. Das ist ihr Sinn und Zweck, kritisiert Holger Gerz in der Süddeutschen Zeitung.